Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Zwölf Prozent Wasser, 12% Fette, 10% Zucker, bis zu 4,5% Koffein, 4% Asche. All das zusammen, in heißem Wasser gelöst, ergibt das braune Gold, Plörre, schwarzes Wasser. Wir trinken es heiß, lauwarm oder kalt mit Vanilleeis und Sahne, mit Milch, mit oder ohne Zucker oder Süßstoff, seit neuestem auch mit Karamell- oder Haselnusssirup. Wir nehmen es als Pulver, gemahlen in Pads oder in Kapseln her. Wir trinken es zwischendurch, genießen es am Nachmittag im Sonnenschein auf der Terrasse des Cafés um die Ecke bei einem Stückchen Nusskuchen oder nach einem guten italienischen Abendessen. Kurz, wir trinken Kaffee. Oder, wie Wikipedia schreibt, ein schwarzes, psychotropes, koffeinhaltiges Heißgetränk, das aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen hergestellt wird. Verschifft werden diese Bohnen aus aller Welt in 60-Kilo-Säcken aus Jute oder Sisal. Und zwar, wenn sie noch roh und zartgrün wie Lavendelblätter sind. Und genau so kommen sie auch bei der Kaffeerösterei Dallmayr in München an. Monika Bienert steht schon seit einer Stunde in der klimatisierten Teströsterei im vierten Stock. Vor ihr sind auf zwei Anrichten links und rechts Dutzende roter Schalen mit den rohen grünen Kaffeebohnen aufgereiht. Und in jedem Bohnenhäufchen steckt ein weißer Zettel mit dem Namen des Kaffees. Mit geübtem Griff nimmt sich Monika Bienert eines der roten Schälchen und schüttet die Kaffeebohnen mit Schwung in eine kleine runde Öffnung in der etwa backofengroßen Röstmaschine. Wie ein kleiner Betonmischer dreht sich die Rösttrommel mit ihren ca. 10 cm Durchmesser. Nach nur kurzer Zeit mischt sich der typische Kaffeeröstgeruch mit der kühlen Luft des Raumes. Herb und zugleich warm und weich duftet es aus den Trommeln heraus. Jetzt kommt Volker Meyer-Lücke dazu. Er testet hier jeden Tag unzählige Aufgüsse daraus. Kaffeeröster auf der ganzen Welt stellen ihre Einkäufe ständig nach einem ausgeklügelten Zufallsprinzip auf die Probe. Nicht, dass es böse Überraschungen gibt, nachdem der Kaffee schon in den Handel gebracht wurde. Das Rösten ist im Grunde genommen das Öffnen der Schatzkammer des Aromas sozusagen. Ein Kaffee an sich, grün würde ja so nicht schmecken. Im Prinzip kann jeder rösten, auch in der Bratpfanne wurde ja früher geröstet. Und das Rösten ist, den richtigen Grad zu erwischen, um eben das volle Aroma zu erschließen. Und siehe da, nach nur wenigen Minuten in der Trommel verfärben sich die grünlich-gelben Bohnen langsam in ihr charakteristisches Braun. Bei rund 200 Grad werden sie aufgeknackt. Wie platzendes Popcorn springen die jetzt schon recht dunklen Bohnen in der Trommel herum. Monika Bienert nimmt hin und wieder mit einem kleinen Löffel eine Probe und kontrolliert den Röstgrad. Die fast schwarzen Bohnen zucken in der Vertiefung, als ob sie lebendig wären. Ein komplizierter chemischer Prozess läuft hier gerade ab. Und nur der macht es möglich, dass die über 1000 Aromen des Kaffees überhaupt erst freigesetzt werden können. Nicht jeder kann die so gut herausschmecken wie Volker Meyer-Lücke. Das Probieren lernt man nicht an irgendeiner Schule, sondern ist im Grunde genommen zunächst mal eine Sache auch der Begabung. Das heißt, nicht jeder hat gleich viele sogenannte Geschmacksknospen. Und je mehr ich habe, ist es logisch, desto sensibler und besser kann ich probieren. Volker Meyer-Lücke ist ein sogenannter Cup-Tester. Das kommt von dem englischen Wort Cup für Tasse. Nur wenn er die Aufgüsse für gut befindet, werden in der großen Rösterei die Bohnen säckeweise geröstet. Doch Talent und viele Geschmacksknospen sind nicht alles. Ich war in Brasilien, um Kaffee probieren zu lernen und habe dort bei einem Exporteur gearbeitet und habe an die 1000 Tassen Kaffee pro Tag probiert. Das klingt erstmal viel, verteilt sich dann aber über den Tag. Und man sagt, dass wenn man in Brasilien Kaffee probieren lernt, es die beste Schule ist, weil man jeden anderen Kaffee dann auch klassifizieren kann, weil die Unterschiede der einzelnen sogenannten Handelsgrades oder Qualitäten in Brasilien so eng wie in keinem anderen Land sind. Die Nuancen, die jemand wie er herausschmecken kann, sind unzählig und erinnern daran, wie Sommeliers Weine beschreiben. Säuerlich, bitter, weich, derb, flau, lappig, wässrig oder erbsig. Pikante Säure, feine, jedoch aufdringliche Säure oder säuerlich bitter. Edles Aroma, voll oder verwischt. Spitzer Geschmack, abgerundet oder süffig. Es gibt eine International Coffee Organization in London, die eine Nomenklatur sozusagen festgelegt hat, ein international gängiges Vokabular. Und bei der Beschreibung von Kaffee gibt es erstmal grundsätzlich drei Kriterien: Aroma, Säure, Körper, wonach es geht. Und bei Körper kann man eben sagen, er ist kräftig, voll, bei Säure elegant, astringierend. Und bei Aroma gibt es ähnlich auch wie bei Wein, da komme ich immer drauf zurück, Dinge, die nicht gerade sind: Haselnussaroma, Johannisbeeraromen, eben Blüten, holzig, grasig, Getreide, malzig. Es gibt zig Komponenten, die hier eine Rolle spielen können. Direkt nach dem Rösten werden die heißen Kaffeebohnen gekühlt. Sonst würden sie nachrösten und dann verbrannt schmecken. Wie lange und wie heiß ein Kaffee geröstet wird, hängt unter anderem von den Trinkgewohnheiten in den einzelnen Ländern ab. Wir Deutschen zum Beispiel lieben unsere Bohnen mittelhell. Franzosen und Italiener sehr dunkel. Und die US-Amerikaner trinken ihren Kaffee sehr hell geröstet. Das meiste, was wir in unseren Supermärkten und speziellen Kaffeeläden vakuumverpackt kaufen können, sind Kaffeemischungen. Dem Dichter Balzac wurde nachgesagt, dass er halb Paris durchquerte, um in drei verschiedenen Läden seine drei Lieblingssorten Bourbon, Martinique und Mokka zu kaufen und daraus seine ganz eigene Mischung zusammenzustellen. Heute werden durchschnittlich 6 bis 10 Sorten Rohkaffee aus aller Welt gemischt. Denn nur so kann der Lieblingskaffee das ganze Jahr über gleich schmecken. Kaffee wird nicht zu jeder Zeit geerntet. Also es gibt unterschiedliche Ursprünge, an die 50. Und die haben eben auch unterschiedliche Erntezeiten. Frischer Aspekt ist natürlich etwas, was eine Rolle spielt. So gesehen hat man ein Grundgerüst für eine Mischung und ersetzt es je nach Frische und Saisonaspekt vielleicht partiell mit anderen Sorten. Ja, also vielleicht, ich sage jetzt einfach exemplarisch, ist ein Kaffee aus Neuguinea, der sich besonders gut von Mai bis August eignet, und ein Kaffee aus Tansania, der sich dann eher von September bis April eignet. Das Mischen hat auch etwas mit Mengen zu tun. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man 20.000 Tonnen oder nur eine Tonne Kaffee verkaufen will. Nicht immer gibt es eine ganz bestimmte Hanglage in der Menge und Qualität, die man braucht. Angebaut wird der Kaffeestrauch mit seinen roten, kirschartigen Früchten in tropischen Regionen. Genauer, zwischen den zwei Wendekreisen, dem sogenannten Kaffeegürtel. Der Ursprung der wild wachsenden Kaffeepflanze ist Ostafrika, vor allem Äthiopien. Schon lange bevor der Kaffee in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Europa bekannt wurde, formten die Bewohner dieser Region aus zerstampften Kaffeekirschen Bällchen zum Essen oder vergoren die Früchte zu einem alkoholischen Getränk. Die Araber brachten den Kaffee in den Jemen, und erst sie hatten es auf die Samen, die Kaffeebohnen, abgesehen. Durch den Kolonialismus der Europäer in der frühen Neuzeit fand der Kaffeestrauch dann seinen Weg bis nach Brasilien, Indonesien und Australien. Heute gibt es über 70 kaffeeproduzierende Länder. Rohkaffee ist nach Erdöl das zweitwichtigste Exportprodukt weltweit und zu einem Spekulationsobjekt geworden, sagt Volker Meyer-Lücke. Das war ein Klassiker früher: wenn es jetzt in Brasilien gefroren hat und damit möglicherweise die Ernte mengenmäßig beeinträchtigt wird, führte das eben zwangsläufig zu Preisausschlägen, weil es gibt ja ein geringeres Angebot. Diese Dinge sind eigentlich heute gar nicht mehr relevant. Relevant ist heute eventuell eher, wie Griechenland abstimmt oder was der Staatshaushalt in den USA macht. Das Problem ist einfach, muss man mal in dem Fall Globalisierung nennen, eine Vernetzung der Märkte miteinander, und damit findet sich Kaffee halt in diesem Netz wieder. Und welche Einflussfaktoren den Preis nach oben oder unten bestimmen, ist für den, der in diesem Markt arbeitet, eigentlich kaum noch zu überblicken. Der perfekte Kaffee, das gibt es nicht. Weil so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch der Geschmack, und jeder mag was anderes. Und deswegen, den perfekten Kaffee an sich gibt es nicht. Es gibt aber die perfekte Rohware, das heißt, es gibt einen tollen Kaffee, und das vor allem perfekt zubereitet. Das kann man wohl wirklich auf den Punkt bringen, und dann hat man einen perfekten Kaffee. Das sagt Nanna Holthaus-Fese. Sie ist deutsche Baristermeisterin des Jahres 2009. Die resolute Frau mit dem gelockten, schulterlangen Haar ist Expertin für die perfekte Zubereitung von Kaffee und Espresso. Denn beim Kaffeekochen ist die eigentliche Schwachstelle der Konsument, jeder Einzelne, der mit dem Kaffee sein eigenes Süppchen kocht. Wein oder Bier steht schon fertig im Laden oder der Holzkiste. Da muss man nur in die richtige hineingreifen. Doch beim Kaffee, da kann jeder in das Ergebnis hineinpfuschen. Ganz egal, wie gut auch immer Volker Meier-Lücke und seine Kollegen die Kaffeebohnen vorher ausgesucht haben. Störfaktor 1, das Wasser. Es ist erstaunlich, dass sich die meisten von uns bei Kaffee kaum Gedanken über das Wasser machen, das sie durch die Kaffeemaschine jagen. Dabei macht Wasser doch fast den gesamten Inhalt einer Kaffeetasse aus. Beim Bier oder beim Whisky ist vielen längst schon klar, auf den Geschmack des Wassers kommt es an. Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall ein gutes Wasser verwenden, was im mittleren pH-Bereich ist und was nicht zu kalkhaltig ist, aber dennoch Kalk beinhaltet. Im Idealfall hat es auch noch reichlich Magnesium. Kalk brauchen wir oder Mineralien und Salze brauchen wir als Geschmacksträger, damit wir die Aromen besser wahrnehmen können. Es gibt sogar schon im Internet Anbieter, die abgepacktes Kaffeewasser für 1 Euro pro 1,5 Liter in der Plastikflasche verkaufen. Ein stolzer Preis. Zum Vergleich, dafür bekommt man 1000 Liter Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Für die meisten reicht es daher, das Kaffeewasser aus dem Hahn zu filtern. Richtig gutes Wasser, das selbst Nana Holthaus-Fese nicht filtert, gibt es in Bremen, sagt zumindest die Barista-Meisterin. Magnesium ist ein wichtiger Träger für die Aromen. Leider vertragen die meisten Maschinen den ebenso wichtigen Kalk nicht. Der perfekte Kaffee bleibt also, zumindest wassermäßig, eine Gratwanderung. Störfaktor 2, die Kontaktzeit. Das Wasser muss ja mit dem Kaffee in Berührung kommen. Darum gibt es unterschiedliche Mahlgrade. Filterkaffee ist anders gemahlen als Kaffee für eine French Press. Je feiner gemahlen, desto mehr Oberfläche des Kaffees kommt mit dem Wasser in Kontakt. Ist das erst einmal auf dem Kaffee drauf, heißt es auf die Uhr schauen. Wir müssen uns vorstellen, die Säuren lösen sich zuerst. Ja, und als letztes lösen sich die Bitterstoffe. Je nachdem, ob ich mit Druck oder ohne Druck arbeite, sind dann die Aromen auch noch unterschiedlich stark vertreten im Kaffee. Und so kann ich im Grunde spielen. Das ist wie beim schwarzen Tee. Wenn man den zu lange ziehen lässt, dann lösen sich auch dort die Bitterstoffe heraus. Und was macht den Espresso so besonders? Eigentlich ist er auch kaum etwas anderes als ein ganz gewöhnlicher Kaffee. Zumindest, wenn er bei Volker Meier-Lücke im Lager ankommt. Doch dann passiert zweierlei. Erstens wird er länger geröstet, um die Säuren besser rauszukriegen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Chlorogensäure, die greift die Magenschleimhaut an. Weil Espresso aber langsam und heiß geröstet wird, ist er oft verträglicher als normaler Kaffee. Die zweite Besonderheit, der hohe Wasserdruck der Maschine. So landen auch eigentlich wasserunlösliche Stoffe im Espresso. Weil das macht den Espresso am Ende aus, diese hohe Konzentration an wasserunlöslichen Substanzen. Das sind Zellwandfragmente, das ist CO2, was später wir brauchen für die Crema, und es ist Öl. Und das macht den Espresso dann so einzigartig. Das ist aber auch der Grund, warum man ihn ganz selten wirklich perfekt serviert bekommt, weil eben dieses Wissen dafür notwendig ist. Wer sich dennoch an den richtigen Espresso wagen will, dem rät die Barista-Meisterin Folgendes. Wenn die dunkelbraune Flüssigkeit wie ein Mäuseschwänzchen aus dem Siebträger in die Tasse fließt, dann ist alles richtig. Der Wasserdruck, der Druck, mit dem der Kaffee in den Träger gepresst wurde, die Wassertemperatur. Bis man das aber so wirklich aus dem FF kann, das dauert bis zu 2 Jahre, sagt Nana Holthaus-Fese. Aus einem Häufchen dunkelbraunem Pulver und ein bisschen heißem Wasser den perfekten Kaffee zu kochen, das ist Nana Holthaus-Feses Geschäft. Doch sie gibt sich keinen Illusionen hin. Den meisten Kaffeetrinkern geht es beim Kaffee nicht um den Genuss. Wenn man sehr, sehr hochwertigen Kaffee trinkt, dann möchte man den Kaffee an sich wahrnehmen. Dann braucht man ihn nicht mit Milch und Zucker zu trinken. Ich denke, die meisten trinken Milch und Zucker, weil sie es nicht gewohnt sind, wirklich guten Kaffee zu trinken. Und damit er wirklich trinkbar ist, weil sie doch die meisten an das Koffein wollen des Kaffees, nehmen sie es in Kauf, dann lieber Milch und Zucker dazu zu geben, statt wirklich nach der Suche nach einem guten Kaffee, den man ohne weiteres auch ohne trinken kann. Es war vor allem die Wirkung des Koffeins, die das Getränk überhaupt so erfolgreich gemacht hat. Schon im 19. Jahrhundert war der anregende Kaffee ein Getränk für Denker und Schriftsteller. Weit weg vom billigen Fusel in einer Bar, der den Verstand nur vernebelt. Und bis heute ist Kaffee ein Wachmacher geblieben. Doch was ist das eigentlich genau, das Koffein? und wie gut verträgt es der menschliche Körper? Der Ernährungswissenschaftler Malte Rubach vom Kompetenzzentrum für Ernährung des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums in Freising kommt zu dem Schluss: Da kann man natürlich antworten mit Paracelsus, der gesagt hat, sola dosis facit venenum, das heißt, nur die Dosis macht das Gift. Und es gibt natürlich eine letale Dosis für das Koffein beispielsweise, die in größeren, wenn man Kaffee in größeren Mengen konsumiert, die liegt bei ca. 5 Gramm, dass man da mit gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Also eine Tasse Kaffee hat ca. 100 Milligramm Koffein. Das heißt, das wären dann ungefähr 50 Tassen Kaffee. Koffein wurde im Jahr 1820 erstmals in Kaffeebohnen entdeckt. Doch auch in Schwarztee oder grünem Tee ist Koffein. Dort wird es dann als Thein bezeichnet. Im Kaffee ist es chemisch so gebunden, dass es seine anregende Wirkung schnell entfalten kann, schon wenn der Kaffee im Magen ist. Koffein im Tee wirkt erst, wenn es im Darm angelangt ist. Koffein wirkt im Körper an ganz speziellen Signalstellen der Nervenzellen. Und zwar folgendermaßen: Wenn Nervenzellen arbeiten, dann verbrauchen sie Energie. Als Nebenprodukt des Energieverbrauchs entsteht dann eine Stoffverbindung, die Adenosin genannt wird. Und dieses Adenosin hat die Aufgabe, unsere Körperzellen vor Überanstrengung zu schützen. Das macht es, indem es an Signalstellen, Adenosinrezeptoren der Nervenzellen andockt. Dort wirken sie wie eine Bremse und die Nervenzellen bekommen den Befehl, arbeitet weniger. Dieser Rückkopplungseffekt führt zu Erschöpfung und verhindert so eine Überlastung des ganzen Systems. Koffein kann sich auch an diese Adenosinrezeptoren binden, aber es löst nicht die Bremse aus. Weil die Signalstellen durch das Koffein schon besetzt sind, kann das Adenosin seine Aufgabe nicht erfüllen. Der Körper bekommt also bei einer Koffeinüberdosis keine Rückmeldung, dass er ein bisschen runterfahren soll. In der Regel ist das für einen gesunden Erwachsenen kein Problem. So viel Kaffee, dass man auf eine gefährliche Dosis kommt, kann man am Tag kaum trinken. Doch Kinder oder Menschen, deren Herz-Kreislauf-System vorbelastet ist, sollten mit zu viel Kaffee oder auch Cola und Schokolade vorsichtig sein. Denn zu viel Koffein kann dann zu erhöhtem Puls oder verändertem Herzschlag führen. Doch das Koffein macht den Kaffee nicht per se zu einem gesundheitlich riskanten Getränk. Im Gegenteil. Kaffee trinken kann sogar gesund sein, sagt Malte Rubach. Kaffee hat einen sogenannten antioxidativen Effekt auf unsere Körperzellen. In jedem Körper entstehen mehr oder weniger viele sogenannte freie Radikale. Das sind bestimmte Sauerstoffatome, die unsere Körperzellen angreifen. Sonne oder Rauchen können die Entstehung der Radikale beschleunigen. Darum ist unser Körper ständig mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Manchmal ist er damit überfordert. Diese freien Sauerstoffradikale stehen darum in Verdacht, krebsauslösend zu sein. Forscher haben jetzt Substanzen im Kaffee gefunden, die diese freien Radikale in Schach halten. Flavonide werden sie genannt. Das sind genau die Strukturen, die auch den Rotwein gesund machen können. Und das Beste? Flavonide halten auch unsere Blutgefäße elastisch, sind also ein sehr wichtiger Schutzmechanismus bei Bluthochdruck. Ernährungswissenschaftler Malte Rubach. Andere Studien zum Beispiel geben auch Aufschluss darüber, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und neurodegenerativen Erkrankungen aufgezeigt werden kann. Alzheimer oder Demenz oder Parkinson, was scheinbar eben gerade auf diese zentralen nervösen Wirkungen vom Kaffee, die vor allem durchs Koffein hervorgerufen werden, bedingt sein müsste. Es gibt aber auch gleichzeitig Studien, die zeigen, dass nicht nur das Koffein eben von Bedeutung ist, weil Koffeingaben alleine nicht so eine positive Wirkung haben, wie als wenn man es zusammen mit Kaffee, also als Kaffeegetränk einbringt. Denn was alles wirklich im Kaffee drin ist und wie diese Komponenten alle zusammenspielen, das wissen die Forscher bis heute nicht. Immerhin, Kaffee ist ja ein relativ junges Getränk in der Geschichte der Menschheit. Erst seit ein paar hundert Jahren wird er aufgebrüht. Die Geschichte des Biers in Bayern zum Beispiel reicht viel länger zurück. Und vielleicht verändert sich die Art des Kaffeekonsums darum noch heute so schnell. In den 1980er Jahren war Kaffee ziemlich out. Eine dünne, lauwarme Plörre aus einer hellbraunen Druckthermoskanne, die man an der Tankstelle noch hinterhergeschmissen bekam. Kaffee war nicht cool, geschweige denn sexy. Wer Kaffee trank, zeigte damit vor allem, ich arbeite viel, schlafe zu wenig und brauche das Koffein. Man mag es kaum glauben, aber Nana Holthaus-Fese ist darum der US-amerikanischen Kaffeekette Starbucks fast dankbar. Denn die begannen damit, Kaffee in grünen, mit dem Logo der Firma bedruckten Pappbechern zu ziemlich hohen Preisen zu verkaufen. Die haben Kaffee teuer gemacht und es gab viele Menschen, die damit zeigen konnten, hier, wir können uns das leisten, wir gehen dahin, wir tragen diesen Becher eigentlich ganz stolz durch die Stadt und sagen, hier, wir gehören dazu, zu einer Schicht, die sich teuren Kaffee leisten kann. Und dadurch hat sich vielleicht das Image von Kaffee schon auf jeden Fall auch bei uns gewandelt und Kaffee einen anderen Stellenwert bekommen. Und trotzdem geht es momentan aber eher um den Lifestyle-Kaffee als wirklich um das Genussmittel-Kaffee. Und weil das so ist, kann sie sogar den ganzen Pad- und Kapselkaffees etwas abgewinnen. Denn erst seitdem man auch zu Hause blaue, grüne oder braune Kapseln in die Maschine stecken kann und auch sehr verlässlich in jeder Tasse einen Kaffee mit ganz unterschiedlichem Geschmack hat, erst seitdem sei vielen bewusst, dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist und tatsächlich unterschiedlich schmecken kann. Ein erster Schritt vom Lifestyle-Kaffee zum Genussgetränk. Auch wenn so eine Maschine natürlich für Nana Holthaus-Fese niemals eine Alternative zum echten, handgemachten Espresso werden wird.